WDR 5. Neugier genügt. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich hätte gern als Vorspeise einen gemischten Salat, nur mit Öl und Essig. Kein Brot und keine Butter, ich bin da empfindlich. Als Hauptgang bitte ein so Steak. Oder so ähnlich könnte sich mittlerweile eine durchschnittliche Restaurantbestellung anhören. Weizenbrötchen mit Gluten? Nein, danke. Bitte nur laktosefreie Milch in den Kaffee. Apfelkompott oder karamellisierte Birnen zum Nachtisch scheiden ebenfalls aus. Fructose-Malabsorption. Es ist sicher so, dass Patienten mit unklaren Magen-Darm-Erkrankungen und Verdauungsstörungen in Anführungsstrichen, dass das eine zunehmende Tendenz zeigt und auch ein Riesenkollektiv von Patienten ist. Man schätzt, dass in einer niedergelassenen Allgemeinarztpraxis etwa ein Drittel der Patienten, die sich dort vorstellen, in irgendeiner Weise Magen-Darm-Probleme haben. Die Aufmerksamkeit auf körperliche Probleme ist extrem gestiegen. Es gibt ja einen regelrechten Boom von Lebensmitteln, die frei sind von allen möglichen Stoffen, frei von Konservierungsstoffen, von Farbstoffen und ja, seit ein paar Jahren dann eben auch laktosefrei oder glutenfrei. Die Patientenzahl mit diesen nahrungsmittelbezogenen Beschwerden, wo das erstmal in Ausblick gestellt wird oder wo auch der Patient mit den Fragen kommt, ja, die Fragen haben zugenommen. Allergien breiten sich in den Industrieländern seit Jahren aus. Heuschnupfen ist inzwischen eine Volkskrankheit. Unter allergischen Reaktionen auf Nüsse oder Hühnereiweiß leiden heute immer mehr Menschen. Rund 4% der erwachsenen Bevölkerung sind von einer lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergie betroffen. Auch die Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind häufiger geworden. Sie sind nicht lebensbedrohlich, beeinflussen das alltägliche Essverhalten der Betroffenen aber ebenfalls nachhaltig. Histamin. Man muss halt einfach gucken, was man mehr verträgt und was nicht. Bei anderen Sachen, klar, denkt man sich, okay, Toilette muss in der Nähe sein. Ich kann alles essen, mein Mann aber nicht. Der hat gegen Haselnüsse eine Allergie und gegen Äpfel. Für meinen Sohn, da kaufe ich statt ganz normale Milch, Hafermilch oder Reismilch und die sind dann auch laktose- und glutenfrei. Weil mein Sohn von der Milch öfter kötzeln muss. Milchzucker, also Laktose, vertragen etwa 15% der Bevölkerung schlecht oder gar nicht. Zu viel Histamin schlägt gut 3% der Menschen auf Magen und Darm. Und von einer Glutenintoleranz, einer Zöliakie oder Spru, ist rund 1% der Deutschen betroffen. Mein Name ist Hubert Lehmkuhle, ich bin 64 Jahre alt und habe Spru und bin nach langen Irrwegen vor circa 8 Jahren hier als Patient dann aufgetaucht und da wurde mir dann auch innerhalb von 14 Tagen geholfen. Hier, das ist das St. Josef Hospital des Universitätsklinikums der Ruhr-Universität Bochum. Hubert Lehmkuhle ist Patient von Professor Wolfgang Schmidt. Ich bin Direktor der Medizinischen Klinik 1. Schwerpunkte der Klinik sind Magen-Darm-Lebererkrankungen, gutartig wie bösartig, dann aber auch Diabetologie und im Rahmen der Gastroenterologie, also der Magen-Darm-Erkrankungen, beschäftigen wir uns natürlich auch vorzugsweise mit der Abklärung unklarer Verdauungsstörungen. Die Irrwege waren eigentlich so, Ursprung, Lustlosigkeit, öfter mal WC-Besuch auch dringend. Und dann gibt's ja immer irgendwo so ein Schlüsselerlebnis und das wäre dann gewesen, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen, sondern 3 Wochen stellen sie sich auf die Waage, müssten sie eigentlich 3 Kilo mehr haben und dann hatten sie 1 Kilo weniger. Wie er das geschildert hat, das ist eigentlich die ganz klassische Anamnese dieser Patienten mit einer Spru oder einer Zöliakie im Erwachsenenalter. Das ist eine Getreidekleber-Eiweißallergie. Das heißt also, alles, was mit Getreiden zu tun hat, darf ich nicht mehr essen. Die Gefahr der Erkrankung ist, wenn man sie nicht rechtzeitig erkennt und wenn dann sozusagen die Zotten, diese kleinen Strukturen im Dünndarm, wo unsere Nahrung aufgenommen wird, komplett zerstört werden, kann nach Jahren oder Jahrzehnten eine bösartige Krebserkrankung entstehen, ein bösartiges Lymphom, das absolut lebensgefährlich ist. Früher habe ich gegessen dann wie ein Scheunendrescher, weil ich ja merkte, das Gewicht wurde immer weniger. Und dann hat man gedacht, man könnte das damit bremsen, aber das ist genau das Gegenteil. Das heißt, ich kann so viel essen, wie ich möchte, ich nehme trotzdem ab. Also Patienten haben eine mittlere Dauer bis zur richtigen Diagnose, zwischen Symptombeginn und richtiger Diagnose, von 5 bis, einige Statistiken sagen, über 10 Jahren. Und dann gehen sie erstmal zum Arzt, nehmen sie Blut ab und wird festgestellt, sie haben eine Entzündung im Körper. Ja, und dann werden sie geschickt, erstmal Darmspiegelung, nichts gefunden, Dankeschön. Bauchspeicheldrüse, nichts gefunden, Dankeschön. Dann Zahnarzt, Urologe. Und zum Schluss sagt dann der Hausarzt vor Verzweiflung, ja, es gibt so eine Möglichkeit, gehen Sie mal ins Josefshospital zu Herrn Professor Schmidt, der könnte eventuell helfen. Und so war das dann auch. Solange irren Sie durch verschiedene Institutionen unseres Gesundheitssystems, weil einfach die Symptome so unspezifisch sind. Heute lebe ich eigentlich ganz gut damit. Jetzt muss ich umgekehrt aufpassen, dass ich nicht zu schwer werde, sage ich jetzt mal. Patienten wie Hubert Lehmkuhle kommt der derzeitige Boom an glutenfreien Lebensmitteln in unseren Supermärkten zugute. Früher musste er für sein glutenfreies Bierchen von Bochum nach Soest fahren. Jetzt gibt es eigentlich schon in jedem Supermarkt, sage ich jetzt mal um die Ecke, auch die Beschriftungen auf den Lebensmitteln sind wesentlich besser geworden. Das heißt also, Sie können durchaus auch ohne Buch von dem Zöliakieverband in den Kaufladen gehen und können was einkaufen. Wenn man sich aber mal anguckt, wie viele Produkte verkauft werden, also wie der Absatz zum Beispiel dieser glutenfreien Produkte innerhalb von 2 Jahren gestiegen ist, nämlich um 38%, dann fragt man sich natürlich schon, wo kommt das her? Das können also nicht diese 1% Betroffenen sein. Denn wer weder unter Zöliakie leidet, noch an einer Milchzuckerunverträglichkeit, braucht diese teuren Produkte gar nicht. Margarete Besemann ist Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Es ist sicherlich auch so ein Lifestyle Trend, also glutenfrei klingt gesünder. Und wenn man nicht genau weiß, was es eigentlich bedeutet, dann greift man vielleicht auch zu diesen Alternativen, obwohl man sie gar nicht braucht, obwohl sie gar keinen Nutzen für einen haben. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum geben die Verbraucher mehr Geld für Produkte aus, die ihnen eigentlich keinen zusätzlichen Nutzen bringen. Heinrich Dickel ist leitender Allergologe im Bochumer St. Josef Hospital. Zu ihm kommen die Patienten mit ihren unklaren Beschwerden zuerst. Eine Nahrungsmittelallergie ist von den niedergelassenen Kollegen im Vorfeld meist bereits ausgeschlossen worden. Damit regelhaft werden die Patienten aber entlassen. Die Beschwerden bestehen fort und eine Ursache ist nicht weiter verfolgt worden. Die ungleich schwierigere Abklärung einer Nahrungsmittelunverträglichkeit, Nahrungsmittelintoleranz auf Zusatzstoffe, wird nicht weiter verfolgt. Und hier beginnt nun die zeitaufwendige ärztliche Detektivarbeit. Hier haben wir keine Labortests bis heute. Hier können wir keine sinnvollen Hauttests bis heute durchführen. Das heißt, erst einmal ist eine Auslassdiät über zumindest 2, in der Regel bis zu 4 Wochen durchzuführen, um dann, wenn man weiter an der Nahrungsmittelunverträglichkeit hängt, diese vermutet, durch eine gezielte Provokationstestung ihr dann nachzugehen, zumindest in Gruppen von Nahrungsmitteln, Zusatzstoffen. Bei Laktoseunverträglichkeit, Histaminintoleranz oder Fructosemalabsorption haben es Heinrich Dickel und sein Kollege Wolfgang Schmidt etwas leichter, den Grund für die Magen- und Darmbeschwerden herauszufinden. Nehmen wir das einfache Beispiel der Milchzuckerunverträglichkeit. Hier ist wegweisend nicht irgendein Test, sondern wirklich die gute Anamnese, dass man den Patienten fragt, wie war das denn in Ihrer Schulzeit? Haben Sie da Milch vertragen oder waren Sie immer schon mit 5 Jahren derjenige, der der Mama gesagt hat, ne, Milch trinke ich gar nicht? Das ist der wichtigste Hinweis. Man kann das dann sehr einfach beweisen mit einem sehr simplen Test, einem Milchzuckerbelastungstest. Man muss dann so in Tüten pusten und kann da hieb- und stichfest nachweisen, jawohl, eine Milchzuckerunverträglichkeit liegt hier vor. Gleiches gilt auch für die sogenannte Fruchtzuckermalabsorption. Nun muss man hier sagen, im Grunde genommen haben wir alle eine Fructoseintoleranz. Es ist eine reine Dosisfrage. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 2 Kilo Weintrauben auf einmal essen würden, würde ich prognostizieren, dass Sie auf jeden Fall Blähungen bekommen und auch Stuhlveränderungen. Das heißt also, hier dann noch von einer Krankheit zu sprechen, ist eigentlich so ein bisschen grenzwertig. Es ist ein Dosisproblem. Unter allen Intoleranzen ist die gegen Laktose am weitesten verbreitet. Schätzungsweise jeder 10. Deutsche verträgt nur eingeschränkt oder gar keinen Milchzucker. Ihnen fehlt für dessen Verdauung das notwendige Enzym Laktase. Da muss man sagen, minimale Mengen von Laktose sind in der Regel für Patienten, die eine mittelgradige Laktoseunverträglichkeit haben, gar kein Problem. Die Probleme beginnen in Dosierungen von 1 Gramm Laktose und höher. Das heißt, man kann hier sagen, da es ja keine Allergie ist, werden kleine Mengen an Laktose häufig gut vertragen. Zum Beispiel vertragen auch die Hälfte der Patienten, die diese Erkrankung in Anführungsstrichen haben, Joghurtprodukte, weil Joghurt mit Lebendkulturen zum Beispiel die Laktose vorverdaut. Und dann ist da noch die Glutensensitivität. Derzeit liegt sie voll im Trend. Es wurde auch unter Medizinern diskutiert, ob es eine Glutensensitivität gibt. Und davon wären angeblich auch 5-7% der Bevölkerung betroffen. Mittlerweile spricht man aber nicht mehr von der Glutensensitivität, sondern von der Weizensensitivität. Und was jetzt tatsächlich der Auslöser ist, das ist noch gar nicht klar. Und es gibt auch noch keine Diagnostik, also noch keine Methode, das nachzuweisen. Mittlerweile scheint es auch zum guten gesellschaftlichen Ton zu gehören, gegen irgendein Lebensmittel allergisch zu sein oder es nicht zu vertragen. Selbst wenn die meisten es so genau gar nicht wissen. Rund 80% der Betroffenen, so die Schätzungen, stellen ihre Diagnose selbst und verzichten danach auf alles, was sie scheinbar krank macht. Gluten, Fructose, Laktose, Histamin, Farb- und Konservierungsstoffe. Ja, haben tolle Diäten, unterziehen sich tollen Diäten, erreichen damit aber keine Beschwerdelinderung. Eine Patientin zum Beispiel, die sich glutenfrei ernährt, auch laktosehaltige Nahrungsmittel vermeidet, darunter immer weiter an Gewicht abnimmt und bei der wir dann relativ schnell eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert haben, eine seltene Form, an die vorher nicht gedacht wurde und wo dann sozusagen die ganzen Ursachen der Symptome erklärt waren und damit auch sehr schön behandelt werden konnten. Nicht selten sehen wir Patienten, die sich schon selbst in ihrer Verzweiflung, da sie rumgereicht wurden mit ihren vermeintlichen Nahrungsmittelbeschwerden, einer Diät unterzogen haben. Oft Diätschemata, die nicht durch eine Ernährungsberaterin einmal gegenkontrolliert und auch weiter ausgearbeitet wurden und die da auch schon Mangelernährung, Fehlernährungen nachweislich auf sich nehmen mit. Es macht gar keinen Sinn, einfach einmal auszuprobieren, ob jetzt glutenfreie Ernährung plus laktosefreie Ernährung und dann möglichst noch Vermeidung von anderen Zusatzstoffen einem hilft, sondern man sollte am Anfang wirklich eine Diagnose stellen und eine vernünftige Abklärung vornehmen lassen. Dann hat man die Gewähr dafür, dass man auch wichtige, behandelbare Erkrankungen nicht übersieht. Also ich würde mir da nicht freiwillig irgendeine Diagnose selbst stellen und mich dann selbst ernähren wollen, auf bringt nichts. Universitätsklinikum Essen, Institut für medizinische Psychologie. Hier lehrt und forscht Sigrid Elsenbruch. Sie ist eine der führenden Placebo-Expertinnen in Deutschland. Das haben ja viele Menschen, viele Betroffene. Körperliche Beschwerden unterschiedlicher Art, wo die Ärzte dann suchen und suchen und letztlich dann nicht ganz klar ist, wo die Symptome herkommen. Also eine Art Negativbefund, Negativdiagnose, wo man dann sich natürlich fragt, hat das etwas mit der Psyche zu tun oder gibt es vielleicht auch im Körper Prozesse, die wir noch nicht ganz verstanden haben? Oder ist es eben, und dafür interessiere ich mich besonders, genau das Zusammenspiel zwischen unserem Magen-Darm-Trakt, unserem Bauchnervensystem und dem Gehirn, was gestört ist. Unerklärliche Bauchschmerzen, starkes Völlegefühl, obwohl man noch gar nicht so viel gegessen hat, Blähungen, Durchfall oder wahlweise auch Verstopfung. Eine Nahrungsmittelallergie liegt nicht vor. Eine Unverträglichkeit wurde ebenfalls bereits ausgeschlossen. Auch andere, womöglich schlimmere Erkrankungen gibt es nicht. Aber die Angst ist da. Und selbst wenn das ausgeschlossen werden konnte, führen diese unspezifischen Symptome, gerade weil man sie sich nicht richtig erklären kann, dazu, dass es viel Leid, viel Besorgnis und vor allen Dingen eine sehr starke Fokussierung auf den eigenen Körper und auf diese Symptome stattfindet. Und dann kommt eben so ein Teufelskreis in Gang. In dem Moment, wo man anfange, sich Sorgen zu machen, sagt Sigrid Elsenbruch, werde alles immer schlimmer. Ja, der eingebildete Kranke. Wir wissen, dass unser Gehirn ja grundsätzlich die Aufgabe hat, sicherzustellen, dass in unserem Körper alles in Ordnung ist. Und das gilt auch für unser Verdauungssystem. Normalerweise merken wir ja gar nichts von den Verdauungsvorgängen. Jetzt kann man das Gehirn aber trainieren und immer sensibler machen für Reize aus dem Gastrointestinaltrakt. Wir glauben also, dass diese Wahrnehmungsschwellen sensibler werden im Verlaufe dieses Aufmerksamkeitsprozesses. Es gibt Lernprozesse. Wir erwarten ein negatives Ereignis, wie zum Beispiel Bauchschmerzen. Und je stärker wir das erwarten, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dann auch eintritt. Also das ist die Macht der Suggestion, die Macht der Gedanken, die mit dazu beitragen können, dass solche Symptome gehäuft auftreten. In der Fachsprache nennt man das den Nocebo-Effekt. Der Auslöser für den Effekt kann sogar auf einer ganz anderen Ebene liegen, wenn Magen und Darm Alarm schlagen. Wer nach dem Genuss der letzten Buttercremetorte bei Tante Elsbeth etwa Magengrimm und Durchfall hatte und die rosafarbenen Nelken auf dem Esstisch alles mit ihrem süßlichen Duft umwölkten, bei dem reicht an einem ganz anderen Ort womöglich allein dieser Duft aus und die Bauchschmerzen stellen sich wieder ein. Es kann eben sein, dass wenn man Symptome in einem bestimmten Kontext, in einer bestimmten Situation, die sich durch einen Geruch auszeichnet, einen bestimmten Ort, einen bestimmten Anblick, wenn man die mehrfach assoziiert erlebt, dass dann alleine der Geruch oder dieser Kontext ausreicht, um diese Erinnerung wieder wachzurufen und diesen Teufelskreis wieder in Gang zu bringen. Es gibt so Modeerscheinungen, wo auf einmal ganz genau hingeguckt wird und auf einmal auch Probleme entstehen, die vorher nicht da waren oder einfach nicht so bewertet worden, dass es so ein Riesenproblem ist. Vor allem beim Essen, so schrieb vor einigen Wochen ein Kollege von der Süddeutschen Zeitung, plagten die Menschen in den Industrieländern heute enorme Ängste. Hinter jedem Bauchgrimmen wird unverträgliche Nahrung vermutet. Wenn der Darm rumort, muss es einfach am falschen Lebensmittel liegen. Ich glaube auch, dass diese Ängstlichkeit sehr stark gestiegen ist. Wir fühlen uns ja auch vielen Dingen ausgeliefert. Naja gut, bei diesen ganzen Skandalen, besonders beim Fleisch, das schreckt dann natürlich schon ein bisschen ab. Die bringen einen schon auch natürlich Gedanken und dann kauft er auch schon mal Bio und achtet auf die ganzen Siegel. Wenn mir jetzt zu viele Zusatzstoffe oder so drin sind, dann kaufe ich das einfach nicht. Selbst wenn Betroffene eine Negativdiagnose haben, also es ist nichts gefunden worden, sind sie sich nicht sicher, ob nicht vielleicht ein anderer Arzt doch etwas finden würde oder ein anderes Diagnoseverfahren nicht doch etwas zutage bringen würde. Was folgt, ist dann oft ein jahrelanger Weg von einem Arzt zum anderen. Das ist aber ein enormes Problem für unser Gesundheitssystem. Und für den Einzelnen kann es dazu führen, dass diese Fokussierung auf die Symptome immer stärker wird und das nachher das ganze Leben dominiert und man eine sehr schlechte Lebensqualität hat, obwohl diese Symptome nachweislich nicht lebensbedrohlich sind. Das Ganze steigert sich natürlich immer mehr und der Leidensdruck nimmt zu für diese Patienten. In diesen Fällen hilft am Ende dann vielleicht nur noch eine Psychotherapie. Das ist das Gleiche, was wir vielleicht kennen aus der Therapie von Spinnenphobien oder anderen Angststörungen. Man muss sich trainieren, diese Bedrohung auszuhalten, um eben zu habituieren, zu lernen, dass es nicht so bedrohlich ist. Das ist ein Weg. Ob man den im Zusammenhang mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten gehen kann, ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht. Aber ein Problem ist natürlich die Vermeidung von bestimmten Nahrungsmitteln. Das heißt, wenn ganze Klassen von Nahrungsmitteln vermieden werden, wäre ein Weg, solange das medizinisch gesichert ist, diese tatsächlich wieder zu essen. Und für uns als diagnostisch tätige Ärzte ist natürlich dann immer die Herausforderung zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich das Symptom einer wichtigen Erkrankung, wie etwa der Zöliakie, wo wir die Diagnose unbedingt stellen müssen, damit wir dem Patienten überhaupt eine Basis geben können für die Behandlung. Oder ist es jetzt mehr so eine Art Missempfindung oder sich schlecht fühlen? Das muss man voneinander unterscheiden. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.